Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krenest, Podcast der Piratenpartei NRW, heute mit Bernd Pirat und Daniel Zahn. Stell dich doch am besten, weil die dich noch nicht kennen sollten, einmal kurz vor. Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Daniel Neumann in echt, im Internet Daniel Zahn, 28, aus Neuss. Ja, wir können es ganz kurz machen. Ich bin Beisitzer im Landesvorstand NRW und der ein oder andere mag mich auch aus meinen programmatischen Bemühungen rund um das Urheberrecht kennen. Genau, Urheberrecht. Schon fast passendes Stichwort, von daher ist es nicht ganz so weit bis zur GEMA. Und genau darüber wollen wir heute reden, und zwar über die Aktion, die gerade in Nordrhein-Westfalen geplant wird. Erzähl doch mal, was da gerade so vor sich geht. Also, wir haben vor schätzungsweise 2 Monaten uns mal überlegt, wie wir ein bisschen sinnvolles Agenda-Setting betreiben könnten. Und da die GEMA allseits ja relativ unbeliebt ist, dachten wir uns, gut, dann gehen wir das ganze Thema mal einfach an. Gerade im Zuge dessen, dass ja nächstes Jahr eine größere Tariferhöhung ansteht, von der der überwiegende Teil aller, im Prinzip aller Clubs, Diskotheken und so weiter betroffen ist und viele auch ihre Existenz bedroht sehen, war das für uns eigentlich ein ganz guter Anlass, da mal versuchen, ein bisschen landesweit Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen. Ja, genau. Fangen wir mit den Fakten an. Du sagtest gerade Tariferhöhung. Kannst du da so ungefähr mal eine Hausnummer nennen, damit sich die Hörer vorstellen, warum das so drastisch momentan ist? Also prinzipiell, laut der GEMA soll eigentlich alles einfacher und toller werden. In der Realität sieht das halt immer ein bisschen anders aus. Also im Endeffekt, komplett aufschlüsseln kann es jetzt nicht, aber ich kann es an so ein paar Eckdaten klar machen. Für viele ganz kleine Kneipen und sowas wird sich in der Regel nichts ändern. Also ich habe da auch schon mit diversen Leuten gesprochen, dann zahlen da ihre unter 100 Euro Pauschalbeträge und sowas. Interessant wird es halt nur bei Live-Auftritten, auch in kleineren Läden, wo also die Kostenpauschalen nochmal von 10-20% draufkommen, allein nur dafür, dass die Band da ist und pipapo. Also es würden, also selbst in einer kleinen Eckkneipe müsste sich theoretisch der Eintritt teilweise verdreifachen, vervierfachen. Also wenn es wirklich nur von der kleinen Ladenfläche ausgeht. Interessant oder richtig greifbar wird es im Prinzip bei richtig großen Clubs, also die so, da weiß ich nicht, ein paar tausend Leute vielleicht fassen oder sowas, wo diese Tariferhöhungen prozentual halt doch ins Tausendfache gehen können. Also Läden, die halt eh schon relativ hoch belegt sind mit etwaigen Kosten, die können ruhig jetzt mal im Jahr von 30.000 auf 300.000 Euro an Abgaben fallen. Das ist natürlich für viele Läden nicht tragbar. Zusätzlich ergibt es das Problem auch bei eigentlich allen größeren öffentlichen Veranstaltungen wie Stadtfesten und sowas, wo die Rechnungsgrundlage halt auch geändert wird und auch eine Vervielfachung der Preise droht. Also für viele Städte und Kommunen und Gemeinden wird es im Grunde auch nicht mehr so ohne weiteres möglich sein, selbst einen Weihnachtsmarkt zu bedudeln oder sowas. Da hat man in den vergangenen Jahren schon immer Probleme, weil da auch die GEMA mit unverhältnismäßigen Preiserhöhungen ankam und es mitunter auch schon vorgekommen ist, dass da sich einfach nicht mehr geleistet werden konnte, da Musik zu spielen. Und das wird sich einfach mit April nächsten Jahres nochmal weiter erhöhen. Ja, also drastische Erhöhungen, was für viele dann, sag mal ganz kurz zusammengefasst, auch Existenz beendend werden könnte. Ja, in vielen Fällen sicherlich, genau. Nur nochmal, ohne das ganz aufzudröseln, bei der GEMA kriegt ja nicht jeder Geld, der irgendwann mal was gemacht hat. Das ist ja auch sehr drastisch. Kannst du das nochmal ganz kurz erläutern? Ja, doch, theoretisch ja. Die Frage ist nur, ob sich das für den jeweiligen lohnt. Also die GEMA hat so eine ganz interessante Aufteilung zwischen Unterhaltungs- und ernsthafter Musik. Ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, weil da müssen wir die Zahlen gerade auch nochmal rauskramen. Aber der Großteil der Gelder, die von der GEMA eingenommen werden, werden halt für sogenannte ernsthafte Musik ausgeschüttet. Also darunter, andersrum ist vielleicht einfacher, also Unterhaltungsmusik ist halt so der größte Teil des Mainstreams, also auch alles, was so zur normalen, ich will nicht sagen Subkulturen zählt oder sowas, aber auch elektronische Musik und sowas fällt da drunter. Und ernsthafte Musik ist dann halt Sachen, die halt eher klassischer sind oder wo die GEMA-Mitglieder, die diese Musik komponiert haben, halt einen regelmäßig hohen wirtschaftlichen Faktor dieser Musik erzielen. Also auch Es kriegen zwar auch fast jedes kleinere Angeschlossene, gehen wir mit die Geld, das sind aber ruhig mal einfach nur ein paar Euro und oft genug auch einfach nur auf Nachfrage. Also die Verteilung, die ist absolut katastrophal. Ja gut, ich sag mal, das sollte auch reichen. Ich weiß, du hast im Krenas schon mal einen ordentlichen Podcast darüber gemacht. Sollen die Leute sich den anhören? Ich verweise an mit hiermit auf dieser Stelle und werde ihn auch verlinken. Kommen wir zu der Aktion, die jetzt geplant ist. Ja, also wir möchten, wir haben jetzt schon auf der NRW-Webseite der Piratenpartei, also unter Piratenpartei-NRW, eine Aktionsseite freigeschaltet unter dem Motto Musik braucht keine GEMA. Der Plan dieser Aktion ist, in möglichst vielen Städten und Kreisen in ganz NRW zeitgleich zwei Aktionen durchzuführen, um einfach Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen. Zum einen hätten wir da den 17.11., an dem wir möglichst flächendeckend halt versuchen wollen, dass zwischen 23 und 24 Uhr keine Musik gespielt wird, so eine Art als stiller Protest. Und zum anderen den 24.11., wo in denselben Lokalitäten dann von 23 bis 24 Uhr ausschließlich GEMA-freie Musik gespielt wird, um einfach, wie gesagt, so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass Musik eben keine GEMA braucht zum Existieren, dass es halt auch hochwertige Musik gibt, die nichts mit der GEMA zu tun hat und einfach wirklich, um dieses Bewusstsein dafür auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, weil viele Ladenbesitzer oder Clubbesitzer sind sich der Sache zwar sehr bewusst, allerdings halt viele Gäste nicht, was das halt auch in der Konsequenz heißen könnte für die. Erstmal kurz umrissen jetzt. Ja klar, weil das Problem momentan nicht in die Öffentlichkeit getragen wird, weil sich keiner dieses Problems annimmt. Gut, jetzt wirst du aber nicht durch ganz Nordrhein-Westfalen laufen, ganz allein und wirst das überall hin und her organisieren. Du möchtest ja, dass die Leute dir mithelfen. Was kann ich denn als Basisgurke vor Ort tun, um diese Aktion zu unterstützen? Ja, am besten gehst du auf die NRW-Webseite der Piratenpartei. Da ist die entsprechende Themenseite auch ganz groß verlinkt. Auf der Seite gibt es dann einen Sampler, den wir zusammengestellt haben, jetzt in erster Linie so als ja, Notfallplan dienen soll für alle Länder, die jetzt zum Beispiel selber keinen eigenen DJ haben oder die sich nicht selber mit CC-Musik ausstatten wollen. Die kann man sich auf CD-Pressen mitnehmen und den halt an die Hand geben. Da gibt's auch nochmal eine Playlist zu dem Ganzen, die man nochmal ausdrucken kann, wo auch die ganzen Künstler und so draufstehen. Da ist auch ein Verweis auf eine Wiki-Organisationsseite, wo auch nochmal alles beschrieben steht, wie man am besten vorgeht, wie man am besten die Leute anspricht und so weiter. Und auf dieser Wiki-Seite gibt's eben auch eine Liste mit Ansprechpartnern für alle Kreise und kreisfreien Städte in NRW, wo man sich halt dann hoffentlich eintragen kann als Verantwortlicher für das jeweilige Gebiet. Mittlerweile ist sie so immerhin ja, zu einem guten Viertel gefüllt. Ich habe auch aus vielen Städten und Kreisen auch schon gehört, dass da an vielen Ecken dran gearbeitet wird. Also im Prinzip, wenn du helfen möchtest, guck mal, ob es in deiner Gegend halt schon Ansprechpartner dafür gibt. Wenn ja, schreib den halt an. Und ansonsten ist das Wichtigste halt ein bisschen Laufarbeit. Sprich, vielleicht mal ein paar Euros in die Hand nehmen, ein paar CDs pressen, ein paar Playlists ausdrucken. Flyer dazu gibt's natürlich auch, die kann man im NRW-Verwaltungsshop, also den Shop, den man über das Verwaltungsportal erreichen kann, bestellen für die ganze Sache mit den ganzen Materialien. Einfach mal ein paar Stündchen halt abends, am besten unter der Woche rumziehen. Einfach mal an jede Kleipe, jeden Laden rein, kurz ein paar Worte mit dem Besitzer sprechen. Im Normalfall wissen die halt auch vollkommen Bescheid. Ist halt letztendlich ein paar Stündchen Laufarbeit und im Prinzip muss das halt nur in Masse erfolgen. Aber die Chancen dafür, dass es angenommen wird, sind auf jeden Fall bisher aus meiner Erfahrung sehr gut. Ja, genau. Wenn man das wie in Bochum hat, dass sich alle Kneipen in einem Kneipenviertel zusammengeschlossen haben, ist das sogar noch einfacher, weil dann braucht man nur eine Stelle ansprechen. Ja. Du bist ja rumgerannt, wie du gerade sagtest, und du sagtest auch gerade, die meisten Leute von der Kneipenszene wissen Bescheid, also von den Betreibern. Bist du da also auf offene Ohren gestoßen, von deinen Erfahrungen her? Ja, zum Glück. Also ich war sehr positiv überrascht, bin schon mal vor einem Monat so testweise durch Neuss gelatscht und habe einfach mal geguckt, so, also rein vorsorglich, bevor man so eine Aktion natürlich konkret aufzieht, ob das überhaupt Sinn macht, bevor man da jetzt überall alles lang und breit erklären muss. Und selbst gerade auch viele von den kleineren Kneipen und so, die, also selbst die sind informiert, obwohl die von der Preiserhöhung gar nicht so betroffen wären. Also ich habe da durchaus diverse Mal gehört, ja, für mich wäre es halt im Prinzip nur ein 10er im Monat Unterschied, ne? Aber wenn man an die anderen Läden denkt, wenn man halt daran denkt, wenn ich hier Live-Auftritte mache und sowas, dann sieht das halt ganz anders aus. Also die sind durchweg, würde ich fast sagen, 9 von 10 Leuten echt alle sehr, sehr gut informiert und haben dementsprechend auch eine, ja, mittlerweile innewohnende Abneigung gegen die GEMA. Also die sind da prinzipiell sehr aufgeschlossen. Das Einzige, was halt vorkommen kann, was am ehesten noch problematisch wird bei der Aktion, habe ich so ein bisschen gemerkt, ist dieser eine Tag, an dem wir eine Stunde lang keine Musik spielen wollen. Dabei auch der Hinweis, das ist halt optional. Es geht halt für uns vor allen Dingen um den 24.11., wo halt wirklich GEMA-freie Musik gespielt wird. Wenn ein Laden sagt so, ja, ich kann hier keine Stunden lang einfach nur Stille machen, dann laufen die Leute raus und das geht einfach nicht. Macht es eine halbe Stunde, versucht den irgendwie zuzubekommen, dass er vielleicht auch nur eine Ansage macht, so keine Ahnung, unter dem Motto, diese Musik würde jetzt nicht mehr laufen, wenn die GEMA das so durchzieht, wie sie es halt durchziehen möchte. Es ist halt so optional im Prinzip, also versucht da vielleicht, ich will nicht sagen rauszuhandeln oder so, aber versucht da ein bisschen zu überzeugen, soweit wie es halt eben geht. Wenn es halt eben nicht geht, dann halt auf den 24. fokussieren. Ja, das andere Problem, was auftreten kann, das habe ich jetzt noch nicht so verstärkt wahrgenommen, ist, dass der entsprechende Sampler einfach nicht den Anklang findet. In dem Fall vielleicht echt ein bisschen Überzeugungsarbeit versuchen zu leisten, von wegen, es geht halt nur einmalig um eine Stunde. Und wenn der Effekt halt flächendeckend erreicht wird, bewirkt das halt einfach etwas. Du sagtest gerade, Leute sich nicht selber CC-freie Musik raussuchen sollen, und dann sagtest du, der Sampler kommt vielleicht nicht gut an. An welcher Stelle kann ich denn, wenn ich sag mal, ich habe jetzt einen Underground-Club, der nur eine bestimmte Musikrichtung spielt, wo kann ich denn hingehen und zum Beispiel sagen, okay, pass auf, ich guck mal für dich, ob ich was finde in die Richtung, wo kann ich GEMA-freie Musik finden? Als erstes empfehle ich da Jamendo.de, da kann man auch relativ bequem nach Lizenzen suchen, also Songs nach Lizenzen auswählen, das ist halt ein Portal, also vorweg, ist halt ein Portal, die haben mittlerweile irgendwie eine 500.000 Songs, ein paar hunderttausend Songs, macht ja nicht viel Unterschied, die halt komplett alle GEMA-frei sind. Wo man bei der Songauswahl darauf achten sollte, weil das einfach nicht ganz klar ist, dass man möglichst Songs verwendet, die keine CC-NC-Lizenz haben, also die nicht den Zusatz Non-Commercial haben, weil es also für die einen bedeutet halt kommerziell, ja, der Song oder das Lied wird halt in Werbung benutzt. Für die anderen kann kommerziell aber allerdings auch schon benutzen, ja, das wird halt bedeuten, das wird halt in der großen Diskothek oder Kneipe verwendet. Also ja, ich habe jetzt für den Sampler ausschließlich Musik verwendet, die auch kommerziell benutzt werden darf, beziehungsweise sind ein paar Stücke drauf von Künstlern, die diese Einschränkungen haben. Da habe ich ja vorher mit denen auch gesprochen und mir die Erlaubnis dafür eingeholt, dass wir das im Rahmen dieser Aktion noch benutzen können. Also wenn ihr da selber noch mal ein bisschen rumstümmern wollt, geht auf jamendo.de, da kann man einfach relativ unproblematisch einfach eine Stilrichtung eingeben, gewünschte Lizenz eintippen und einfach mal ein bisschen rumstümmern und rumhören. Und wer jetzt in einem Genre relativ geübt ist, kann da sicherlich auch innerhalb von 2-3 Stunden was halbwegs Brauchbares finden und zusammenstellen, wenn jetzt ein Song im Club beispielsweise nur Minimal spielt oder irgendwie sowas. Also es sind ein paar Stündchen Arbeit nochmal, aber es geht trotzdem alles relativ unkompliziert. Alternativ einfach mal versuchen, die Künstler zu fragen. Das geht meistens überraschend gut. Ja gut, die sind wahrscheinlich auch daran interessiert, dass sich deren Musik verbreitet. Ja, richtig, das auch. Es ist halt so eine schöne Sache, die ich auch immer ganz gerne anspreche. Es geht halt irgendwie so ein bisschen um gegenseitigen Respekt. Also einfach mal, also bei den dreien, die ich angeschrieben habe, das war eine Sache von 3-4 Sekunden, bis das im Prinzip geklärt war. Ja gut, noch ein Punkt dazu, was wir gerade auch erst, geklärt haben. Dem aufmerksamen Hörer wird das Datum aufgefallen sein, weil der 24. ist ja nicht nur dann die GEMA-Aktion, sondern auch eine andere größere Aktion. Wolltest du dazu was sagen oder soll ich das sagen? Kannst du erstmal vorlegen. Ja gut, dann lege ich vor. Der 24.11. ist im Bochum der Bundesparteitag unserer Partei. Ich hoffe, ich verrate euch jetzt nicht Neues, weil das wäre nämlich jetzt nicht gut. Dementsprechend haben wir Bochumer Piraten hin und her überlegt, was machen wir denn, wie kriegen wir es denn hin, weil wir haben da, weiß ich nicht, 1000 bis 2000 bundesweite Piraten hier, die wir babysitten müssen, quasi in Anführungsstrichen, und wir haben die Aktion. Dann haben wir gesagt, wir schmeißen das Ganze einfach zusammen, weil wenn man ein paar hundert Piraten hat und eine Piratenaktion macht, wäre es ja ziemlich blöde, die nicht zusammenzuführen. Deswegen haben wir gesagt, wir haben in Bochum das Bermuda-Dreieck, wer es nicht kennen sollte, ist auch schon vorgekommen, das ist ein großes Kneipenviertel, da wollen wir auch anfragen, ob wir diese Aktion führen können und wir werden für den Abend ein, nicht Infostand, eine Kundgebung anmelden. Sprich, wir werden da einfach an Stehtisch eine Piratenflagge hinstellen, wir werden uns da hinstellen, da gibt es einen Laden, der bis 24 Uhr auf und von 23 bis 24 Uhr hoffen wir, dass uns viele, viele Piraten vom Bundesparteitag besuchen und halt auch was gegen die, ja nicht gegen, aber sich da halt präsent zeigen. Wir hoffen, das kannst du jetzt gleich sagen, dass wir dann auch noch ein, zwei, drei Piraten, die sich mit der Materie sehr gut auskennen, vor Ort haben, die sich dann dazu auch äußern können, wenn man sie anspricht. Ja, die werden wir sicherlich haben, um es kurz zu machen. Also soweit ich weiß, kommen halt alle, gehe ich davon aus, dass alle relevanten Leute in dem Themenbereich sowieso zum Bundesparteitag kommen und das sollte an der Stelle auch kein Problem darstellen. Und das Datum an sich ist sowieso kein Problem, was eigentlich eine schön kombinierte Sache ist. Also die Vorbereitungen für die Aktion müssen sowieso im Vorfeld längst getroffen sein. Es macht halt keinen Sinn, dann am 23. oder 24. erst loszuziehen und versuchen, da irgendwie Clubs oder Kneipen zu überreden, da mitzumachen oder zu überzeugen. Nur es ist halt, es lässt sich einfach auch an der Stelle einfach gut kombinieren. Wir sind eh alle schon da. Der BPT ist halt eh in NRW und Bochum hat ja auch durchaus einiges so zu bieten. Das lässt einfach hervorragend im Prinzip kombinieren, das Ganze. Ja, genau. Ich glaube, das war jetzt auch alles, was wir machen wollten. Also quasi den Aufruf, beteiligt euch an der Aktion, arbeitet mit, ihr wisst jetzt wo und kommt am 24. ins Bermuda-Dreieck und gesellt euch zu uns. Möchtest du jetzt noch was sagen dazu, was so wichtig wäre, was ich vielleicht vergessen habe? Musik braucht keine GEMA. Nee, aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles durch. Gut, alles klar, Daniel. Dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir einen schönen Abend. Ja, gerne und wünsche dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.